yo. It's Johnson, yo. Let's get it. Yeah. Ich pack das Mic in die Tasche und dann geht's ab zu ner Session. Ja, ich weiß, ich hab wieder das Hasch gegessen. Ist aber nicht schlimm, lass mich einfach einladen. Nicht Nein sagen, sondern Frischfreigabe an den Campus Beilage. Ich will mehr sammelt Leute zum Reintragen. So ungefähr ein Kilogramm wie ein Kleinwagen. Aber bitte geschenkt, ich halte nichts in Leihgaben. Wie von Dritten gelenkt und ständig Nein sagen. Okay, genug geraucht, das tut nicht gut im Bauch. Ich zieh die Schuhe aus, weil ich Ruhe brauch. Bin so dermaßen dicht, welchen Kid. Dann fällt morgen die Schule aus. Ich wär echt super drauf, könnte ich nur gerade sitzen. Könnte ich mal in der Bahn rumflitzen und meinen eigenen Namen kritzeln. Mir geht's nicht grad beschissen, aber so Energie geladen wie deine Lieben an, die aus dem tiefen Garten wenig andere Ziele haben. Sieh mal da den Rapper, der auf vielen Arten chillen kann, wie andere spielen mit Karten. Hätte ich mir Bock zum Grillen zu fahren, die meisten finden es arm. Doch ich baue mir ein Teil, rauch mir den einen Stock, mir ist Bein, ich glaube zu breit. Erlaub mir die Zeit zu nutzen, so wie es mir recht ist. Johnson nur eine Arbeit, egal, hier unten geht's mir nicht dreckig. Im Dunkeln lebt sich verbunden mit oben, steht ziemlich lässig. Doch scheiß drauf, das ist das nächste Mal. Mach ich die Thesen parat, muss erst ein Schädel am Start. Yo, ich bleib drauf und das jeden Tag. Wer was dagegen hat, meldet sich bitte eben beim Start. Das Leben ist hart, weiß seit 12 heute schon fast jeder. Doch ich rauch mir drauf ein und werd zum Straftäter. Der Angeber, der an die Wand geht, und ganz später. Doch allem Glanzgeber, der Handheber. Geht es um des anderen Fehler, doch das ist alles wie meine Lunge beim Rauchen sind Dämon. Geh ich mir ins Mücken und halt die Schnauze bis später. Yo. Besser aufpassen, es ist halt wie es ist. Ich hab das Mic eingetauscht und wollte lieber ins Bliff. Schon wieder zu viel geraucht und die Schieber bekifft. Ich glaub ich siedel bald aus und schreib auf AIDA einen Hit. Besser aufpassen, es ist halt wie es ist. Ich hab das Mic eingetauscht und wollte lieber ins Bliff. Schon wieder zu viel geraucht und die Schieber bekifft. Ich glaub ich siedel bald aus, doch heute genieß ich den Shit, yo.